Cold Space, wenn ich aus dem Weg geht, hab Bock drauf zu gehen. Junge, wir sind Stars über Menschen und das nicht aus Versehen. Auserwählt, yeah. Aus dem Weg. Nico und Faith, wenn ich aus dem Weg geht, hat Bock drauf zu gehen. Junge, wir sind Stars über Menschen und das nicht aus Versehen. Aus der Welt. Ich bin ein Troll aus Prinzip, Cracker, reicht mir das Pesado rüber. Ich fick toten Frauen ins Gesicht und sie atmen wieder. Ich krabbe Steine Alten an den Arsch, hier kommen die Wehen. Ich schwebe in den Cypher, Blinde können wieder sehen. Ich bete vor dem Spiegel zu mir selbst und dein totes Kind lebt. Deine Mutter lässt ein Fahnen, der Wind dreht. Ich brauche kein Verhütungsmittel, weil ich bloß noch in den Arsch fiste. Deine Gang hat Skorbut und kommt in die Pfui-Bar-Kiste. Deine Frau verbringt die Nacht auf meinem Pillar, Mann. Ich sauf so viel, damit ich mich nicht mehr an sie erinnern kann. Es gibt kein Battle-Spaß. Ich tritt auf, du trittst ab. Es ist was, Bass an der 808. Du und deine Crew seid Hinterwäldler auf getunten Mähdrescher. Ich ernähr mich bloß noch von vierblättrigen Kleeblättern. Du hörst den Track und denk dir, was läuft mit Nico und Faith verkehrt. Ich bin dein Vater und stech dich ab mit dem Laserschwert. Aus dem Weg. Nico und Faith, wenn ich aus dem Weg geht, hat Bock drauf zu gehen. Junge, wir sind Stars über Menschen und das nicht aus Versehen. Aus der Welt. Aus dem Weg. Nico und Faith, wenn ich aus dem Weg geht, hat Bock drauf zu gehen. Junge, wir sind Stars über Menschen und das nicht aus Versehen. Aus der Welt. Ich bin ein Troll aus Prinzip, der Wind weht, es ist kalt. Ich trage keinen Schal, nein, ich trage 10 Schneeketten am Hals. Die erste Villa kauf ich bald, ich spit den Killer-Sound for life. Und ihr versteht kein Wort, denn ich komme mit Drill im Maul und Smile. Guck auf die Latex-Schlampen, guck sie an, guck wie sie mein Privatjet tanken. Sie fragen mich, ob ich sie fick, ich fick sie durch, sie sagen danke. Rennen, wenn ich komme, fuck das, ich häng in der mich blendenden Sonne. Fast den ganzen Tag von einer brennenden Tonne ab in Bomberjacke. Meine Goldzähne funken. Grell, deine sind dunkelgelb. Du bist ein Hund, der bellt, aber nicht beißt, sondern beißt. Ich schreibe irgendeine Scheiße auf und du meinst, Fake sei nicht mehr real. Toll für dich, das scheiß ich drauf. Ich lade meinem Mac 10 Drive in meinem Jeep an deinem Head vorbei. Ich bin so dirty, Sauce, man könnte meinen Schlauch beim Rappen an. Du hörst diesen Track und denkst dir, was geht mit Nico und Fake verkehrt. Ich bin auf Adrenalin, baller mir eine Spritze Asians. Aus dem Weg. Nico und Fake, wenn ich aus dem Weg geht, hat Bock drauf zu gehen. Junge, wir sind Stars über Menschen und das nicht aus Versehen. Aus der Welt. Aus dem Weg. Nico und Faith, wenn ich aus dem Weg geht, hat Bock drauf zu gehen. Junge, wir sind Stars über Menschen und das nicht aus Versehen. Aus der Welt.